Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast zum Metis-Projekt, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken, zu finden unter www.metis.ethz.ch. Sowohl in der Praxis der Psychoanalyse als auch in der Beschäftigung mit dem Talmud geht es darum, einer spezifischen Situation, einem Fall, einem Menschen gerecht zu werden. So Psychoanalytiker und Philosoph Daniel Strassberg. In beiden wirkt ein Weisheitsverständnis, das gerade nicht darauf zielt, dem Individuum Gesetze in ihrer Abstraktheit sozusagen um die Ohren zu hauen und sie so zu belehren. Daniel Strassberg und Michael Hampe gehen den Parallelen und Unterschieden zwischen der Psychoanalyse und der Beschäftigung mit dem Talmud auf den Grund. Wird in der Psychoanalyse versucht, die Menschen weiser zu machen? Ist sie der fortgeführte Versuch, die Weisheit ihres Urvaters Sigmund Freud in die jeweilige Gegenwart zu bringen? Führt der Talmud der Psychoanalyse vergleichbare Fallgeschichten und deren Deutung vor? Wenn Sie diese Fragen interessieren, dann bleiben Sie dran. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, vielen Dank an Frau Maas nochmal für die Einführung. Und ich heiße auch nochmal Daniel Strassberg hier im Studio. Willkommen. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, um über Weisheit mit uns zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Heute haben wir ein etwas merkwürdiges Thema, das vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern noch angestaubter vorkommt als Weisheit, nämlich die Unendlichkeit, die unendliche Praxis, vielleicht auch die Unendlichkeit in der Theorie. Und wir wollen auf zwei Traditionen schauen, von denen erstmal gar nicht klar ist, wie die miteinander zusammenhängen, nämlich die Psychoanalyse als Theorie und Praxis und auf den Talmud. Daniel Strassberg beschäftigt sich als Psychoanalytiker natürlich mit der Psychoanalyse als Theorie und Praxis, aber er beschäftigt sich als Philosoph auch mit dem Talmud. Und es gibt in der abendländischen Tradition ja zwei Weisheitsverständnisse, die relativ prominent gewesen sind. Einerseits das von Platon, dass Weisheit etwas ist, was Menschen zwar anstreben, aber nie erreichen können. Und bei Platon hat das vielleicht etwas mit Theorie im Sinne von Betrachtung zu tun. Und andererseits die Idee der Phronesis, der praktischen Klugheit bei Aristoteles. Diese Vorstellung knüpft an ein Weisheitsverständnis, das es auch in der vorsokratischen Welt schon gegeben hat, an. Der Sophos, der Weise, ist einfach jemand, der sich in einem Gebiet sehr, sehr gut auskennt. Da gibt es weise Tischler, weise Kapitäne, weise Ärzte. Und die Weisheit ist ja gar nicht etwas, was irgendwas mit dem Himmel und der Unendlichkeit zu tun hat, sondern die hat etwas damit zu tun, dass man erfahren ist in einer praktischen Hinsicht. Und über diese beiden Weisheitskonzepte wollen wir heute sprechen, aber nicht in Bezug auf Platon und Aristoteles, sondern in Bezug auf die Psychoanalyse und den Talmud. Und die Psychoanalyse kennen viele Hörer und Hörerinnen vielleicht, weil sie selbst mal eine Analyse gemacht haben oder weil sie Bücher von Freud gelesen haben. Aber nicht alle haben eine Psychoanalyse gemacht und nicht alle haben Freud gelesen, sage ich jetzt mal, und denke ich mal. Deshalb die erste Frage an Daniel Strassberg: Was ist die Psychoanalyse eigentlich in Theorie und Praxis, sage ich jetzt gleich? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es die Psychoanalyse so nicht gibt. Es gibt einen Gründer, der hat etwas in die Welt gesetzt und das wurde dann immer wie weiterentwickelt, aber immer durch diesen Hemmschuh, könnte man sagen, oder durch diese Verankerung in Freud. Also es gibt eine Spannung, die werden wir dann beim Talmud auch noch sehen, eine Spannung zwischen einer Gründerfigur und einer theoretischen Entwicklung. Und diese Spannung, die spiegelt sich auch in der Praxis jedes einzelnen Analytiker wider. Das heißt, wenn man 40 Jahre wie ich oder fast 40 Jahre Psychoanalyse betreibt, gibt es eigentlich nur zwei Auswege, um das zu überstehen. Nämlich einerseits, man kann zum Zyniker werden und das einfach wie um Geld zu verdienen, noch abzuspulen, oder man erfindet eine eigene Psychoanalyse. Und worin besteht genau diese Spannung? Könnt ihr das nochmal sagen? Also ist das die Spannung, die sich daraus ergibt, dass man bestimmte Erfahrungen mit seinen Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten macht und dass die nicht richtig passen zu dem, was bei Freud steht, oder? Dass man, ja, ich würde das so sehen, dass man die Erfahrung, die man macht, in irgendeiner Weise beziehen muss auf die Texte von Freud. Mhm. Das hat etwas, schon etwas Religiöses. Mhm. Es gibt einen Gründer, der etwas gesagt hat, und das muss man beziehen. Einerseits, aber andererseits muss man es auch auf sich selber und auf die Zeit anpassen. Verstehe. Und die ärztliche Praxis ist ja eine, wenn ich das richtig erinnere, die auch Freud so gesehen hat. Es gibt ja, wie heißt das, das Jungtim-Prinzip, dass die Theorie immer weiter entwickelt werden muss, um erfolgreich in der Kurierung einer Neurose zu sein, und dass jede Patientin, ja Patient, da irgendwie ein bisschen neu und anders ist und dadurch auch ein Anlass, die Theorie zu ändern. Ist das quasi etwas, was sich dann fortsetzt nach Freud, dass dann jemand wie Sie oder irgendein anderer, eine andere Psychoanalytikerin, Psychoanalytiker aufgrund der Geschichte der Klienten, die durch die eigene Praxis gelaufen sind, zu einer ständigen Revision der psychoanalytischen Anschauung oder Theorie gezwungen wird? Ist das? Ich kann da nur von mir sprechen, und ich würde sagen, es ist weniger die Erfahrung in der ärztlichen Praxis, sondern die eigene Entwicklung, die man durchmacht. Ich glaube, man kann, oder ich konnte das zumindest nicht, 40 Jahre einer Theorie treu sein. Also ich musste, um überhaupt Psychoanalyse treiben zu können, musste ich meine Psychoanalyse entwickeln. Die natürlich mit der Freud'schen Psychoanalyse zu tun hat und die auch mit diesem Training, das man durch die Stunden hat, auf diese ursprüngliche Psychoanalyse eingefuchst ist. Aber es ist trotzdem eine Analyse, die für mich stimmt und für meine Patienten, aber die ich jetzt nie als Theorie herausgeben würde. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurücktreten und fragen, was die Psychoanalyse eigentlich vor dem Hintergrund der Vorstellung, dass jemand der andere von einer Neurose heilen will, gute Menschenkenntnis haben muss, dass jemand der andere psychisch unterstützt, weiser als die, die in psychischen Problemen sind, sein müsste. Also man hat ja so als Feld-, Wald- und Wiesenmensch die Vorstellung, jemand, der zur Psychoanalyse geht, ist in Not, in psychischer Not, und da muss dann jemand sein, der einem helfen kann. Und das ist ja sowas wie ein Ratgeber, die Nachfolge eines guten Freundes. Man muss vielleicht nicht gleich nach dem Begriff der Weisheit greifen, aber man hat das Gefühl, jemand, der nicht zuhören kann, der verständnislos ist, ist kein guter Psychoanalytiker. Bestimmt so. Aber meine Frau sagt zum Beispiel, ich habe eine ausgesprochen schlechte Menschenkenntnis. Und ich würde ihr zustimmen. Und ich glaube, das macht mich zum guten Psychoanalytiker. Das heißt, ich lasse mich überraschen. Ich würde die Psychoanalyse oder das, was ich vorher als meine Psychoanalyse bezeichnet habe, als eine Technik des Zuhörens bezeichnen. Ich muss kein besserer Mensch sein, ich muss nicht weise sein, es sei denn, man definiert Weisheit, und das würde ich doch für eine plausible Definition halten, man definiert Weisheit als eine Kunst des Zuhörens. Und ich glaube, das ist das, was mich als Psychoanalytiker ausmacht, dass ich zuhören kann auf eine ganz, ganz bestimmte Weise. Und kann man das genauer schildern, wie diese Technik funktioniert? Auf den ersten Blick denkt man ja, ja, zuhören ist ganz einfach. Die Leute hängen jetzt hier an ihrem Handy oder am Computer und hören einfach diesen Podcast. Das ist reine Passivität. Da braucht man doch keine Technik. Genau das ist das, was Freud in die Welt eingeführt hat. Das Zuhören eine sehr aktive Kunst sei. Und was diese Kunst beinhaltet, ist diese Fähigkeit, Verbindungen herzustellen. Diese Verbindungen sind manchmal semiotisch, manchmal kontingent, aber ich zeichne in den Stundenverbindungen auf und gebe die dem Patienten weiter. Mhm. Und irgendwann entsteht ein Bild, wie bei diesem Spiel Zeichnen nach Zahlen, entsteht ein Bild, von dem wir natürlich hoffen, dass es dem Patienten oder der Patientin hilft, aber ich ziele nicht auf das Helfen. Mhm, also ich glaube, dieses Jungdin-Prinzip von Freud hat nichts mit Heilen oder Helfen zu tun, sondern mit der Weiterentwicklung der Theorie. Mhm. Dass er sagt auch an einer Stelle, eigentlich sind die anderen genauso gut im Heilen, mhm, aber sie sind nicht so interessant. Mhm, also sie sagen nichts über den Menschen aus. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass dann das Zuhören und das Deuten gar nicht getrennt werden können? Dass es, so wie Sie das gerade geschildert haben, das psychoanalytische Zuhören eigentlich ein deutendes ist? Also wenn man sagt, man stellt Verbindungen her zwischen dem, was man gerade hört. Das kann man natürlich auch vom Musikhören sagen, dass wenn ich Musik höre, dann erinnere ich mich vielleicht an den Anfang einer Sonate und warte auf den letzten Ton. Wenn ich europäische Musik höre, kann ich das irgendwie deuten, während wenn ich eine chinesische Oper höre, kann ich leider das nicht deuten. Also ist das so, dass man sich nicht einfach berieseln lässt von der Person, die da auf der Couch liegt oder das einfach notiert und dann, wenn die Person weg ist, anfängt zu deuten, sondern dass man während des Zuhörens schon in einem Deutungsprozess ist? Absolut. Also ich habe das einmal verglichen mit einem Kamm. Mhm. Wie wenn man sich kämmt, manchmal bleibt man stecken an einem Knopf. Mhm. Und das ist die Technik meines Zuhörens. Ich höre zu, lass mich wirklich berieseln und irgendwo stock ich. Mhm. Etwas passt mir nicht, etwas scheint mir nicht logisch, etwas überrascht mich. Ich kann nicht sagen, wo diese Punkte sind, an denen ich hängen bleibe. Mhm. Und diese werden dann zu diesen Kondensationskeimen, von dem aus diese Verbindung geht, die ich tatsächlich dann dauernd auch zurückspiegle. Mhm. Ich sehe, da haben Sie dasselbe Wort gebracht, wie Sie letztes Mal gebraucht haben. Ja. Das sind solche Verbindungen. Ja. Nun haben wir nur über die Technik des Zuhörens auf der Seite des Analytikers gesprochen, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, wird die zu analysierende Person ja auch angewiesen, einer in Anführungsstrichen Technik zu folgen, nämlich der sogenannten freien Assoziation. Und ich assoziiere jetzt mit freier Assoziation, dass die Person immer die Wahrheit sagen muss. Sie muss sofort sagen, was ihr durch den Kopf geht. Da denkt man natürlich auch, das hat irgendwas mit Weisheit zu tun. Die Person darf sich nicht verstellen, sie muss direkt sein. Ist das eine naive Vorstellung von freier Assoziation? Oder können Sie nochmal sagen, wie das geht eigentlich, das freie Assoziieren und wie sich das mit dem deutenden Zuhören verbindet dann? Das ist insofern eine naive Vorstellung, wie sie bei Freud selbst eine naive Vorstellung war. Nämlich, das kann kein Mensch. Einfach die Wahrheit sagen. Einfach das zu sagen, was einem durch den Kopf geht. Und wenn das mal einer kann, dann kann man garantiert damit überhaupt nichts anfangen. Dann okay. Ist es wirklich ein Wortsalat, der nutzlos ist. Es ist eher die Aufforderung, nicht zu zensurieren. Mhm. Also eine besonders wichtige Zensur, die die Patienten und Patientinnen anwenden, ist, das ist wichtig. Mhm. Und sie sagen dann eben nur die Dinge, die wichtig sind. Und diese Dinge, die wichtig sind, die zielen sozusagen direkt, auf direktem Wege zum Problem. Mhm. Und das ist meistens sehr unverwertbar. Mhm. Ich habe eine Analyse, an die ich mich erinnere, war meine erste Analyse, der hat praktisch nur die Krimis erzählt, die er am Abend vorher im Fernsehen gesehen hat. Und es war eine sehr fruchtbare Analyse. Tatsächlich? Weil ich zeigen konnte, dass das, was ihn an diesen Krimis beschäftigt hat, das, was er gesehen hat, mit seiner Geschichte etwas zu tun hatte. Mhm. Und diese Verbindungen, die haben die Analyse weitergetrieben. Heißt das, es ist eigentlich egal, worüber man spricht? Man muss nur quasi jetzt in der technischen Redeweise unzensuriert über das sprechen und dann wird schon etwas an diesem Sprechen deutlich, was mit mir zu tun hat? Absolut. Das ist eigentlich der Sinn der freien Assoziation. Fang irgendwo an. Mhm. Bei dem, was du zum Frühstück gehabt hast, bei irgendetwas, es wird etwas rauskommen. Das bedeutet dann auch, dass der Bezug, der ja sehr populär ist, auf die Träume, und das ist ja auch quasi, ich glaube, Freud sagt das auch an seinem Traumbuch am Anfang, also die Träume und Träume deuten ist eine sehr alte Praktik, die auch, also eine mantische Praktik, die etwas mit Religion, vielleicht auch etwas mit Weisheit zu tun hat. Und man dachte ja, in den Träumen kommt etwas zum Vorschein, was einem sonst nicht zugänglich ist. Und so wie Sie das jetzt schildern, es ist egal, ob ich über den Krimi berichte oder über mein Frühstück. Und deshalb kann ich auch einfach über meine Träume reden. Es kommt nicht auf die Trauminhalte an, sondern auf die Art und Weise, wie ich über die Träume rede. Absolut. Es gibt eine Fußnote in der Traumdeutung, die 1911 hinzugefügt wurde von Freud. 1900 war ja das Erscheinungsdatum der Traumdeutung. Und da sagt er, ich wurde missverstanden. Man hat immer gemeint, es gehe um die Trauminhalte. Mhm. Aber es geht um die Traumarbeit. Und damit meint er genau das, was Sie gesagt haben, nämlich es geht darum, wie wird das, dieser Traum, verwendet vom Patienten in seiner Erzählung. Mhm. Okay. Wir haben jetzt also zwei Techniken oder Praktiken, die des deutenden Zuhörens auf der Seite des Analytikers oder der Analytikerin und die des unzensurierten Sprechens über was auch immer, das ist nicht so wichtig, auf der Seite der Klientin oder des Klienten. Und die kommen irgendwie zusammen. Und ja, wie kommen die jetzt auf eine Art und Weise zusammen, dass das neurotische Leiden, vielleicht können Sie das auch nochmal sagen, was das ist eigentlich, eventuell gemildert wird? Fange ich mit dem neurotischen Leiden an. Ich würde neurotisches Leiden als ein Abspulen von Mustern, die man nicht hinter sich lassen kann. Mhm. Also der Wiederholungszwang ist, glaube ich, schon der Kern der neurotischen Erkrankung. Es ist ein Muster, aus dem ich nicht rauskomme. Mhm. Mhm. Das ist die neurotische Erkrankung. Und dafür, das möchte ich auch nochmal, ist die Psychoanalyse da. Mhm. Für ganz viele andere psychische Leiden ist sie nicht da. Mhm, Und dieses Zuhören, dieses Verbindungen herstellen, dieses Zeichnen nach Zahlen, das lässt im besten Fall, und ich kann wirklich sagen, das kommt häufig vor, diese Muster aufweichen. Mhm. Man kann nicht die Muster völlig hinter sich. Man wird kein anderer Mensch. Das ist für viele, die eine Analyse machen, immer eine Enttäuschung. Mhm. Man ist noch immer derselbe wie vorher. Aber es gibt doch eine Art weicheren und vielfältigeren Umgang mit den eigenen Mustern. Mhm. Ich glaube, das ist schon das, was eine Psychoanalyse erreichen kann und meistens auch erreicht. Mhm. Und dieser vielfältigere oder weichere Umgang kommt dadurch zustande, dass man überhaupt aufmerksam wird auf die Muster und ihn. Das ist der erste und der wichtigste Schritt. Ja, okay. Und in den letzten Jahren hat das zugenommen, dass die Patienten und Patientinnen mich dann immer fragen, ja, was soll ich damit anfangen, wenn ich eine Deutung mache? Und das treibt mich irgendwie die Wände hoch, weil ich der Meinung bin, das ist es schon. Man muss da nicht noch etwas speziell damit anfangen. Aber ich glaube, das hat mit diesem Effizienzdenken zu tun, das heute so um sich greift, dass man immer irgendwas machen muss. Und ich glaube, man muss gar nichts machen. Es ändert sich. Dieses Effizienzdenken, was Sie jetzt gerade ansprechen, oder das Bedürfnis, schnell ein Resultat zu bekommen, schnell eine Heilung zu bekommen, am besten durch eine Spritze oder eine Pille. Und damit sind wir dann schon bei unserem eigentlichen Thema der Unendlichkeit. Das scheint Freud ja selbst auf vehemente Weise in Frage gestellt zu haben, als er die Idee einer unendlichen Analyse entwickelt hat. Also die, wenn ich das richtig verstehe, die Vorstellung, dass dieser Job sich von den Mustern, die Leid verursachen, zu befreien, eigentlich nicht abschließbar ist. Ja. Also zuerst hat dieser Ausdruck der unendlichen Analyse einen relativ banalen Sinn. Der banale Sinn ist, wenn die Analyse abgeschlossen ist, soll der Patient oder die Patientin mit einer ähnlichen Haltung an sein eigenes Leben gehen wie vorher der Analytiker. Mhm. Also es geht unendlich weiter im Sinne, der Analysant oder die Analysantin übernimmt die Funktion des Analytikers. Der kann das selber. Mhm. Nun ist mit dieser Vorstellung, dass man das am Schluss selber kann, ein Widerspruch verbunden. Und dieser Widerspruch besteht darin, das Verdrängte ist verdrängt oder das Unbewusste ist unbewusst. Mhm. Es gibt also nicht die Vorstellung, dass sich das Unbewusste auflöst oder die Verdrängungen sich auflöst. Das Leben ist ein Spiel zwischen Verdrängtem und Bewusstwerden. Also ist in dieser unendlichen Analyse, dass man das selber kann, auch eine gewisse Beschränkung drin enthalten. Man kann nicht selber das Unbewusste deuten, weil das Unbewusste eben unbewusst ist. Aber ich glaube, was Freud damit sagen will, und da kommen wir wirklich auf unser Thema, ist, dass es ein unabschließbarer Prozess ist. Dass diese Vorstellung, die heute noch, die ich bei meinen Klienten und Klientinnen begegne, ist, dass man da aufräumt im Keller und dann ist irgendwie leer oder zumindest geordnet, dass das eine falsche Vorstellung ist. Das Leben ist eine Dialektik von Verdrängung und Bewusstsein. Solange es Bewusstsein gibt, gibt es Verdrängung und solange es Verdrängung gibt, gibt es Bewusstsein. Und ich glaube, das ist in dieser unendlichen Analyse einbeschlossen. Denkt nicht, dass das ein für alle Mal aufgeräumt ist, sondern es ist die Vorstellung dahinter, dass Bewusstsein an die Verdrängung gebunden ist. Es geht immer weiter. Wenn man jetzt diese Assoziation, dass eine weise Person eine ist, die befreit ist, die sich nicht mehr ängstigt, die nicht in Mustern gefangen ist, auf die Psychoanalyse überträgt, würden Sie dann sagen, dass Freud, wenn er denn ein Weisheitsideal gehabt hätte, eigentlich das Platonische hätte haben müssen? Man erreicht es nie. Man kann nur streben. Ja, ich würde sagen, das war schon das Ideal von Freud und nicht das Aristotelische der Phronesis. Er glaubt wirklich daran, dass es eine bestimmte Haltung ist, die man auch nach der Analyse einnehmen kann. Aber er glaubt nicht daran, dass man irgendwann das Unbewusste erledigt hat. Jetzt machen wir einen gewagten Sprung zum Talmud. Vielleicht ist er gar nicht so gewagt, weil man ihn auf zwei Weisen motivieren kann. Ich darf vielleicht verraten, dass Daniel Strassberg in seiner Jugend in der Yeshiva Talmud-Studien getrieben hat in Israel. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass die Psychoanalyse ein deutendes Zuhören ist. Das führt ja manchmal dazu, meiner Ansicht nach, zu dem Missverständnis, dass die Psychoanalyse eine hermeneutische Wissenschaft sei, aber es wird auf jeden Fall gedeutet. Und irgendwie hat der Talmud es ja auch mit dem Deuten zu tun, so dass es da vielleicht eine Verbindung gibt zwischen der Deutungstätigkeit in der Psychoanalyse und dem Talmud. Aber vielleicht noch mehr als bei der Psychoanalyse müssen wir ja den Hörerinnen und Hörern erstmal erklären, was der Talmud überhaupt ist. Und vielleicht können Sie auch was dazu sagen, wie Sie darauf gekommen sind, sich mit diesen Büchern zu beschäftigen. Ich hatte in meiner Jugend, wie viele andere auch, so eine spirituelle Phase. Also, und wurde dann in dieser Phase auch religiös, habe diese religiösen Gebote befolgt, das war auch so etwas wie adoleszente Attitüde, das war Haltung. Und aus dieser Haltung bin ich dann auf diese Talmud-Hochschule, auf diese Yeshiva gegangen. Und dort ist etwas passiert, was mit der Religiosität oder Spiritualität relativ wenig zu tun hat. Nämlich dieses Buch hat mich absolut zu faszinieren begonnen. Und was ist das für ein Buch? Wie sieht das aus? Das sind 20 ganz dicke Foliantenbände. Die thematisch geordnet sind und die wirklich alles beinhalten. Da gibt es großen Teil Gesetze, das ist die Hauptsache. Dann gibt es Regeln für das gute Zusammenleben. Es gibt irgendwelche mystischen Geschichten, Fabeln. Es gibt Anekdoten, meist sehr bösartige, über die Rabbiner. Es ist ein Sammelsurium von Geschichten, von Schnipseln, die irgendwann, man weiß es heute genauer, etwa 600 bis 700 nach Christus wurden die dann zusammengestellt und in einem Buch zusammengefasst. Aber wenn ich es richtig aus der Schule erinnere, wo ich einen Kurs auch in jüdischer Philosophie hatte, hat der Talmud ja eine besondere Struktur mit einem Zentraltext und Kommentaren zu diesem Zentraltext oder Kommentaren zu Kommentaren zu Kommentaren zu diesem Zentraltext. Können Sie das nochmal genau erläutern, wo dieser Zentraltext herkommt und wie diese Kommentare ins Spiel kommen? Es war ursprünglich verboten, die mündliche Lehre aufzuschreiben. Es gab eine schriftliche Lehre, das war die Tora, also die Bibel, und es gab daneben eine gleich ursprüngliche, also auch von Gott gegebene, mündliche Lehre. Die durfte nicht aufgeschrieben werden. Und als die jüdische Diaspora begann, nach der Zerstörung des Tempels, 70 nach, sahen die Rabbiner ein, dass das nicht mehr geht, dass es in der Diaspora diese mündliche Überlieferung nicht mehr geht und haben begonnen, die Gesetze aufzuschreiben. Und 200 nach wurde das erste kodifizierte jüdische Recht aufgeschrieben. Die heißt Mishnah. Und über diese Mishnah gab es dann Diskussionen. Man stellt sich das, glaube ich, am besten als eine Schulklasse vor mit einem Lehrer, der die Mishnah, also dieses Gesetz, vorliest oder eigentlich auswendig aufsagt. Und dann kommen die Schüler und diskutieren darüber. Und diese Diskussionen sind dann aufgezeichnet worden und 700 nach dann wieder kodifiziert worden. Also man muss sich den Talmud vorstellen als Diskussionsprotokoll einer Schulklasse. Wobei diese Schulklasse zugleich, und das macht das auch interessant, ein Gericht ist. Also die haben auch zum Teil einfach nur diskutiert, aber zum Teil auch reale Fälle, Gerichtsfälle behandelt. Und man muss diese Schüler alles als ausgebildete Rabbiner vorstellen. Jetzt haben wir auf der einen Seite also diesen Zentraltext, die Mishnah, und dann haben wir die aufgeschriebene Diskussion darüber. Diese Diskussion, wenn ich das richtig sehe, zieht manchmal konkrete Fälle heran, die von der Mishnah her gedeutet werden müssen. Und ist es jetzt so, dass die Parallele zur Psychoanalyse darin besteht, dass man die Freudschen Texte hat, man hat die Freudschen Fallgeschichten der Anna O. oder des Rattenmanns oder was auch immer, und jetzt bezieht man das, was man als heutiger Psychoanalytiker, als heutige Psychoanalytikerin in der eigenen Praxis erfährt, auf diese Freudschen Urgeschichten oder die Freudsche Urtheorie, so wie im Talmud ein bestimmter Fall, der der Schulklasse oder der Gerichtsbarkeit untergekommen ist, auf die Mishnah bezogen wird. Also man hat einen autoritären Zentraltext oder einen autoritären Zentralfall, wenn wir es vom Case Law her denken, und versucht, gegenwärtige moralische, juristische Erfahrungen darauf zu beziehen? Nein, ich würde sagen, wenn man eine Analogie herstellen will, würde ich die Mishnah mit dem analogisieren, was der Patient sagt. Der sagt was. Und nachher beginnt beim Analytiker oder zwischen Analytiker und Analysant eine Diskussion darüber, was er jetzt gesagt hat, wie man das verstehen kann. Und das ist tatsächlich sehr parallel. Es ist eine Auseinandersetzung, was wurde jetzt gesagt. Und was auch parallel ist, und das ist das Faszinierende am Talmud für mich, ist, was rauskommt, ist meistens das Gegenteil, was in der Mishnah steht. Also in, ich würde sagen, in 80% der Fälle wird der Text der Mishnah einfach auf den Kopf gestellt. Das ist ja manchmal auch, wenn ich es richtig erinnere, aus Erzählungen auch von Ihnen in der Psychoanalyse so. Die Analysantin sagt, ich liebe meine Eltern und rauskommt, ich hasse meine Eltern. Genau, genau. Das ist die Parallele. Das Bild, das am Schluss entsteht, ist nie in Übereinstimmung mit dem, was am Anfang gesagt wird. Mhm. Freud sagt an einer Stelle nur Kinder. Bei Kindern kann man nicht deuten, dort sind die Wünsche an der Oberfläche. Aber sobald man diese Zensur des Erwachsenen hat, kann man das nicht sagen, was man sagen will. Mhm. Aber nun ist ja die Mishnah, wenn sie ein heiliger Text ist, wenn sie die mündliche Überlieferung von Gottes Wort ist, etwas, bei dem man nicht glaubt, dass der, der sich da mitteilt, zensurieren muss. Also Gott ist ja nicht neurotisch, sage ich jetzt mal etwas platt, nicht? Warum ist es dann so, dass das, was Gott uns mitteilt, nicht direkt entzifferbar ist? Die These des Talmuds selber darüber ist folgende. Das ist ein göttlicher, wie Sie gesagt haben, ein göttlicher, ein heiliger Text. Ein heiliger Text kann keine Widersprüche beinhalten. Mhm. Das ist die erste Voraussetzung. Sie kann keine Widersprüche beinhalten. Jetzt, was diese Schüler oder Rabbiner machen, ist, aus dem ganzen Konvolut der 20 Bände suchen sie Widersprüche zu dieser Mishnah. Mhm. Und sie finden immer einen. Sie sagen, das, was die Mishnah sagt, steht zu dieser oder jener Stelle in Widerspruch. Mhm. Also kann Gott oder die Mishnah nicht das gemeint haben, was an der Oberfläche ist. Das ist wirklich ganz parallel zur Psychoanalyse. Das kann nicht gemeint sein, weil sonst Widersprüche entstehen würden. Also wird ein Fall gesucht oder eine Situation gesucht, in der dieser Widerspruch aufgehoben wird. Und das macht man im Normalfall so, dass man sagt, die Mishnah, die behandelt nur den Fall A, während die andere Stelle den Fall B behandelt. Dann kommt ein weiterer Widerspruch. Dann sagt die Gemara, also die Rabbiner, die sagen, ja, es ist nur der Fall A1. Es ist gar nicht nur der Fall A, sondern eine spezielle Unterform, die gemeint ist. Und am Schluss kommen die Rabbiner zum Schluss, dass in der Mishnah nur ein ganz, ganz spezieller Fall gemeint war, der nicht expliziert wurde, aber es ist ein Fall zum Teil, der auch gar nie vorkommt. Also jetzt sind wir, glaube ich, an einer sehr schwierigen Stelle, wo wir vielleicht nochmal genauer hinschauen müssen. Es gibt ja diese Vorstellung von John Forrester, dass es eine Analogie zwischen dem Rechtsdenken und der Psychoanalyse gibt, eine methodische Analogie, nämlich, dass beide in Fällen denken, also thinking in cases heißt das bei ihm im Original. Und jemand, der gut ist in der Psychoanalyse und jemand, der gut im Recht ist, der sieht, wie ein spezifischer Fall von allen Fällen, die bisher aufgeschrieben worden sind oder durch die Theorie erfassbar sind, abweicht. Genau. Und dann kann man ja sagen, dann mache ich einfach eine neue Kiste auf. Also bisher, weiß ich, habe ich immer über die Neurose vom Typ A gesprochen und jetzt passt alles, was ich über die Neurose vom Typ A gesagt habe, nicht auf den Fall, der vor mir ist. Also erfinde ich einen neuen Typ von Neurose, nämlich den Typ B. Und ein Richter sagt, ja, bisher habe ich immer nur über Tötungsdelikte gesprochen, aber alles, was wir bisher über Tötungsdelikte hier verhandelt haben, passt nicht zu dem Fall, der jetzt vor uns ist. Also unterscheide ich jetzt Mord von Totschlag. Ich führe einfach eine Verzweigung, einen neuen Präzedenzfall ein. Ist das das, was im Talmud passiert, die Suche nach neuen Präzedenzfällen? Nein, es ist eine Art Rückwärtsbewegung. Das heißt, und das ist ähnlich wie in der Psychoanalyse, die Rückwärtsbewegung heißt, dass ich dem Gesagten etwas unterstelle. Also, weil es ein heiliger Text ist, kann es nicht sein, dass ich eine neue Kategorie einführen kann. Das darf ich nicht, das kann nur Gott. Also der Text muss alles abdecken. Der Text muss alles abdecken. Und wenn ich jetzt diesen Text habe, der zu anderen im Widerspruch steht, das ist der Unterschied. Ich muss keine Kategorie finden oder erfinden, ich muss einen Fall erfinden. Ich rede jetzt für den Talmud. Ich muss einen Fall erfinden, der auf das Gesetz passt. Das ist genau die umgekehrte Denkbewegung. Und deshalb ist es so schwierig, den Talmud zu verstehen. Die umgekehrte Denkbewegung, die wir gewohnt sind. Mhm. Wir suchen ein Gesetz, das für den Fall zutrifft. Und im Talmud suchen sie einen Fall, der für das Gesetz zutrifft. Mhm. Und wie verhält sich das jetzt zur Psychoanalyse? Also wenn man sagt, da gibt es Fallgeschichten, berühmte Fallgeschichten, wie eben den Rattenmann oder Anna Oder, was auch immer. Und dann gibt es theoretische Texte. Sind die Fallgeschichten in der Psychoanalyse einfach nur Illustration und Anwendung der Theorie oder wird da auch von der Theorie abgewichen in den Fallgeschichten? Also ich frage das deshalb quasi das Verhältnis von heiligem Text, der nicht irren kann, zum Fall, der entweder passt oder nicht passt, jetzt auf die Psychoanalyse zurückzuprojizieren. Ich würde sagen, also was interessant ist an den Fallgeschichten, das muss man vorausschicken, es gibt 5 große Fallgeschichten. Im Talmud? Bei Freud. Freud hat 5 große Fallgeschichten geschrieben, davon sind 4 gescheiterte Analysen. Also es ist sicher kein Vorführen dessen, was die Psychoanalyse alles kann. Okay. Sondern es sind gescheiterte Geschichten. Das ist ja vielleicht so ähnlich wie beim Talmud, oder? Ja. Die Fälle sind schwierig. Die Fälle sind schwierig und am Schluss kommt nichts raus. Das ist das Spannende am Talmud, dieses Auflösen von allem. Und bei der Psychoanalyse würde ich es etwas anders sehen, sondern dass die Fallgeschichten, sei es die Fallgeschichten von Freud, sei es die Fälle, die wir selber in der Praxis behandeln, in einem gewissen Abstand zur Theorie sind. Es gibt, sagen wir, den Ödipus-Komplex, aber diese Geschichte passt dort oder dort nicht zu diesem Schema. Und ich glaube, diese Abstände von der Folie, vom Grundtext, sind in der Psychoanalyse das fruchtbare Geschehen. Also in der Psychoanalyse sage ich eigentlich immer, warum ist das keine Hysterie? Ohne zu sagen, ich erfinde deshalb eine neue Kategorie, sondern das Nicht-Übereinstimmung, das Nicht-Identitäre, das ist das, was die analytische Praxis und Theorie fruchtbar macht. Aber das Nicht-Übereinstimmen oder Nicht-Identitäre, das existiert ja im Talmud jetzt als der Widerspruch. Genau. Oder? Ja. Genau. Und offenbar ist aber das, was mit dem Widerspruch passiert, und das müssen wir jetzt vielleicht noch genauer verstehen, etwas anderes als in der Psychoanalyse. Also wir hatten gesagt, in der Psychoanalyse gibt es so etwas wie einen Verinnerlichungsprozess, der dazu führt, dass ich eine unendliche Analyse privatim für mich fortsetze, nachdem meine Stunden in der Praxis zu Ende gewesen sind. Und jetzt haben Sie eben ganz unauffällig gesagt, aber das schien mir wichtig zu sein, im Talmud wird alles aufgelöst. Ja. Das scheint ja irgendwie die analoge Unendlichkeit zu sein, zu der, die in der Psychoanalyse weitergeht, wenn ich die Praxis verlasse. Aber es klingt so ein bisschen finster, es wird alles aufgelöst. Was bedeutet das? Also offenbar gibt es auch einen unendlichen Prozess im Talmud impliziert. Aber wer vollzieht diesen Prozess und wo führt diese unendliche Auflösung hin? Vorausschicken kann man, dass die jüdische Elite oder das jüdische Establishment seit Beginn der Zeit ein hochambivalentes Verhältnis zum Talmud hat. Also die haben das schon gesehen, dass das etwas Finsteres hat und nicht sehr aufbauend ist. Und die wollten den Talmud immer loswerden. Also Maimonides hat im 13. Jahrhundert ein Buch geschrieben und nachher zu diesem Buch in der Einleitung geschrieben, jetzt müsst ihr den Talmud jetzt nicht mehr lesen, jetzt habt ihr alles da drin. Okay. Also es gibt dieses ambivalente Verhältnis und das hat mit diesem Auflösen zu tun, wo es passiert ist im Lernen. Also diese unendliche Praxis des Studierens, nicht des Anwendens des Rechts, des Studierens des Rechts, das ist das, was das jüdische Volk zusammengehalten hat. Also ich lese das Buch immer wieder, ich diskutiere mit anderen immer wieder darüber und das führt zu keinem Ende. Das ist auch ein unendlicher Prozess. Das ist ein unendlicher Prozess, der gar nicht zu einem Ende kommen darf. Und warum ist das ein auflösender Prozess? Was wird da aufgelöst? Also vielleicht am besten an einem Beispiel. Es gibt ein Gesetz in der Tora, das besagt, dass Eltern ein Kind oder einen Jugendlichen, der nicht gut tut, vor Gericht bringen können und das Kind kann zum Tode verurteilt werden. Mhm. Jetzt wird dieses Gesetz in der Gemara, in dem Talmud, diskutiert und es werden Bedingungen aufgestellt, unter denen das stattfinden kann. Bedingung über Bedingung über Bedingung, die haben das selber als grausam und archaisch und, und unmenschlich empfunden und haben gesagt, dass haben Bedingungen aufgestellt. Und am Schluss sagt einer, ja, aber das sind so viele Bedingungen, das kann gar nicht je eintreten. Da sagt, ja, das stimmt, das ist auch nie eingetreten. Dann fragt der Erste wieder, ja, warum hat man es dann aufgeschrieben? Damit man es lernen kann. Also es werden Bedingungen, es wird verkleinert, es wird verdichtet bis zu einem Punkt, wo nichts mehr übrig bleibt. Warum? Damit man es lernen kann. Und dann kommt ein Nachsatz, der wird meistens nicht zitiert, aber den finde ich den interessantesten, sagt einer, doch in Gaza hat es mal einen Fall gegeben. Jetzt ist sogar die Auflösung aufgelöst. Also zuerst wird gesagt, es gibt diesen Fall gar nicht, wird begründet, warum, und dann wird das auch wieder auf den Kopf gestellt. Also das ist die Bewegung des Talmud. Alles wird immer auf den Kopf gestellt, auch die Mishnah. Wenn es in der Psychoanalyse um die seelische Gesundheit geht, um die Freiheit von Zwängen und wenn es im Talmud um Gerechtigkeit und Gesetze, um das göttliche Gesetz und seine Anwendung im Leben geht, bedeutet dann das, was Sie gerade gesagt haben, dass Gerechtigkeit ein unendlicher Prozess ist und dass man nicht sagen kann, was Gerechtigkeit ist, so wie seelische Gesundheit ein unendlicher Prozess ist? Ja, ich würde sagen, dass Gerechtigkeit eben mit dem Studieren, nicht mit der Anwendung des Gesetzes zu tun hat. Walter Benjamin deutet das vor dem Gesetz von Kafka, diese berühmte Erzählung, so, dass er sagt, das Gesetz sei da zum studiert werden und nicht um es anzuwenden. Das sei, sagt Benjamin, die Pforte zur Gerechtigkeit. Und wie ich ihn verstehe, meint er damit, Gerechtigkeit heiße, etwas gerecht werden. Gerechtigkeit hat für Walter Benjamin und ich glaube auch für den Talmud nichts mit richtig und falsch und moralisch hochstehen oder nicht hochstehen zu tun. Dafür ist das Recht zuständig. Aber Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass wir einem Fall, einer Situation, einem Menschen gerecht werden. Und das ist die Gerechtigkeit des Talmuds und das ist die Gerechtigkeit der Psychoanalyse. Das ist aber dann ein Weisheitsverständnis, was sehr verschieden ist von dem vorsokratischen, wo Gesetzgeber wie Solon als besonders weise gelten, weil sie die richtigen Gesetze verkündet haben. Das ist ja offenbar ein Weisheitsverständnis, das sich auf den Einzelfall bezieht, also dem Einzelnen gerecht werden, ist etwas, was durch ein allgemeines Gesetz gar nicht möglich ist. Genau. Ich glaube, das ist die Aussage der Psychoanalyse und des Talmuds. Und das Raffinierte am Talmud ist, dass er das nie sagt, sondern nur vorführt. Würde er es sagen, hätte er wieder ein allgemeines Gesetz. Es wird im Talmud nur vorgeführt. Wunderbar, das ist ein sehr guter Schluss, finde ich, für unser Gespräch. Die Weisheit lässt sich nicht aussprechen, sondern nur vorführen, zumindest im Talmud, vielleicht auch in der Psychoanalyse. Vielen Dank, Daniel Strassberg, für diese Auskünfte. Gerne, danke für die Einladung. An dieser Stelle möchte ich auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen, weiteren Wisdom Talks zu lauschen, sowie neugierig in die Vielzahl von Texten und weiteren Podcasts einzutauchen, die auf unserer Website www.metis.ethz.ch, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraxis, zu finden sind. Ich möchte Sie und euch auch dazu ermutigen, uns eigene Gedanken, Kritik oder Nachfragen zu senden. Auf unserer Homepage werden noch eingesandte Essays zu Weisheitsthemen und Weisheitspraktiken aufgeschaltet.